besten hörst du jetzt und sofort auf mit detaillierten Planungen und Vorbereitungen. Mach einfach und geh in Aktion mit deinen Kunden. Damit bist du schneller und erfolgreicher als deine Mitbewerber. Wie das geht, zeige ich dir in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Alles muss bis ins letzte Detail geplant sein. Analysen werden gemacht, Konzepte geschrieben und Formulare erstellt. Von der Wiege bis zur Bahre füllt der Schweizer Formulare. Und nicht nur der Schweizer. Je grösser das Projekt, desto aufwendiger wird geplant. Wohl aus Angst vor dem Scheitern. Und bei einer gross angelegten Planung hätten wir dann zumindest eine rationale Rechtfertigung vor uns selbst und müssten uns nicht vorwerfen, nicht unser Bestes gegeben zu haben, sollten wir scheitern. Schließlich sind wir rationale Wesen. Habe ich soeben Stirnrunzeln bei dir ausgelöst? Wenn du alle Kapitel bis hierhin gelesen hast, ganz sicher. Denn wir sind eben nicht so rational, wie wir meinen. Und die Planitis hat zwar im Industriezeitalter besser funktioniert, aber nicht mehr im heutigen Zeitalter des guten Geistes. Alternative, neue Wege möchte ich dir in diesem Kapitel aufzeigen. Es spielt absolut keine Rolle, ob du ein Unternehmer in der x-ten Generation führst und ein neues Produkt einführen willst oder ob du ein Startup aufziehst. Die Mechanismen oder Naturgesetze sind hierbei immer dieselben. Wer perfekt an den Start geht, hat fast immer schon zu Beginn verloren. Planen, planen und nochmals planen. Nur weil es normal ist und es uns auf unserem Bildungsweg eingetrichtert wurde, muss es nicht optimal sein. Zumal ich unser Bildungssystem für alles andere als optimal halte, aber das gehört nicht in dieses Kapitel. Natürlich kann eine Idee einen Erfolg werden, wenn du perfekt an den Start gehst. Doch du verlierst damit viel Zeit, Energie und somit auch Geld. Denn neben dir beschäftigst du mit der Umsetzung der neuen Idee vielleicht noch weitere Mitarbeiter, deren Ressourcen so ebenfalls gebunden sind. Wie also könnte ein neuer Weg und vor allem in unserem Zeitalter des neuen guten Geistes aussehen? Auch da können wir von der Natur lernen. Am Beispiel von der Elektrizität wissen wir, dass der Strom immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Der Strom probiert also, wo er sich aufgrund des Widerstandes am schnellsten fortbewegen kann. Dazu macht er vorab keine Konzepte oder Studien. Er sucht sich einfach den einfachsten und geringsten Weg. Am besten schauen wir uns einmal die Kinder an. Die machen einfach und probieren. Sie schauen, ob es klappt und wie das Umfeld reagiert. Korrigieren und probieren nochmals. Das machen sie so lange, bis ihr Vorhaben funktioniert. Auf dein Unternehmen bezogen heißt das, einfach mal ein absolut minimal funktionierendes Produkt auf den Markt werfen und schauen, was passiert. Also ein Pilotprodukt, das gerade eben funktioniert. Ein Bäcker könnte ein neues Brot ohne viel Aufwand und Einschnitte in die Prozesse backen und auf den Tresen stellen. Einmal sehr hochpreisig und einmal mit einem anderen Namen, mit einem etwas tieferen Preis. Somit hat er gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und kann Folgendes herausfinden. Stimmt der Name, wie preissensitiv sind die Kunden und ist solch ein Produkt als Brot grundsätzlich erwünscht? Nun kommt bereits die erste Prüfinstanz. Gibt es Reklamationen oder negative Rückmeldungen? An dem Punkt geben die meisten auf. Doch genau das ist komplett falsch. Denn wenn reklamiert wird, heißt das, dass deine Idee grundsätzlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Es will gekauft werden. Aber nicht so, wie es heute aussieht, sondern in modifizierter Form. Weiter bringen dir also potenzielle Kunden auch noch reichlich neue Ideen, was du ändern musst. Also was kann dir wohl Besseres noch passieren? Ein anderes Beispiel. Ein Beratungsunternehmen prüft die Möglichkeit, die rein persönliche Beratung teilweise ins Internet zu verlagern. Sie könnten kostenlose Checklisten online anbieten, durch Hinterlegen der E-Mail-Adresse, oder kostenlose Leitfäden zu verschiedenen Themen zur Verfügung stellen. Hier türmt sich ein weiteres Hindernis auf. Du hast Angst, dein Wissen kostenlos zur Verfügung zu stellen? Vergiss es, keine Sorge, denn wer gibt, gewinnt. Du willst ja herausfinden, ob deine neue Idee grundsätzlich ein Bedürfnis stillt. Und wenn es heute kostenlos ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch noch in 6 Monaten kostenlos sein wird. Doch an diesem Punkt geht es darum, an Informationen zu gelangen. Werden die genannten Webseiten nicht einmal angeklickt, stellt sich die Frage, ob sich aktuell wirklich lohnt, online einzusteigen. Werden diese Seiten aber gemäß Webstatistik angeklickt, kann weiter optimiert werden. Werbebanner schalten und aktiv in Kontakt treten. Im aktiven Kontakt wirst du herausfinden, was passt und was sich die Kunden noch wünschen. Wenn du einen aktiven Kontakt herstellst, solltest du dich vorab immer zuerst bedanken und dem Kunden sagen, dass er damit eine gute Wahl getroffen hat. Sag ihm ruhig, dass du da etwas ganz Neues geschaffen hast und nun wissen möchtest, was er sich sonst noch dazu wünscht. Oder du gehst auf seine Reklamation ein. Danach bist du in der Lage, weitere Optimierungen vorzunehmen und wieder im Markt zu testen. Und so weiter und so fort. So reift deine Idee zu einem Produkt, das einen großen Nutzen stiftet und gekauft werden will. Anstatt Käufer zu suchen, findest du Käufer, weil sie dich suchen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.